Jones and Friends. We'll be right back. Enjoy Blank and Jones and friends in the mix. Enjoy the music. and friends in the mix. Enjoy the music. Enjoy the music. Hier ist der Enjoy-Verkehrsservice. Vorsicht bitte, ein Falschfahrer auf der A293 Westumgehung Oldenburg zwischen dem Anschluss B211 und dem Kreuz Oldenburg Nord kommt euch ein Fahrzeug entgegen. Ich wiederhole noch einmal. Vorsicht bitte, ein Falschfahrer auf der A293 Westumgehung Oldenburg zwischen dem Anschluss B211 und dem Kreuz Oldenburg Nord kommt euch ein Fahrzeug entgegen. Also fahrt bitte vorsichtig in beiden Richtungen. We'll be right back. Enjoy Blank and Jones and Friends in the mix. Enjoy the music. We'll be right back. Enjoy the Mix, nonstop von 22 bis 24 Uhr, jeden Samstag, natürlich mit Blank & Jones and Friends. Und in der letzten Stunde waren unsere Freunde von Golden Scan für euch an den Turntables. Aber nächste Woche haben wir natürlich auch wieder einen Gast-DJ und keinen geringeren als Les Hemstock von Hemstocks & Jennings. Vielleicht jemand von der Kollaboration mit der letzten Paul von Dyk Nummer bekannt. Und das wird bestimmt auch wieder ein fettes Set. Wir hören uns wieder nächste Woche ab 22 Uhr, wie jeden Samstag bei Enjoy. Wir sind Blank & Jones, wir sind raus. Bye bye und tschüss. Like desert skies, it's clear that I